bist du, dem mir helfen soll. Bist du, dem mir helfen soll, weißt du nicht, mir beizustehen? Bist du, dem mir helfen soll, weißt du nicht, weißt du nicht, mir beizustehen, mir beizustehen? Zweifelsvoll, mein Gemüt ist zweifelsvoll. Du verwirfst vielleicht mein Flehen, du verwirfst vielleicht mein Flehen. Seele, zweifle nicht, lass Vernunft dich nicht bestrinken. Deinen Helfer Jakobs Licht kannst du in der Schrift erblicken. Deinen Helfer Jakobs Licht kannst du in der Schrift erblicken. Licht kannst du in der Schrift erblicken.